Im Zusammenhang damit, dass die USA mit der Zeit ihren räuberischen Charakter immer deutlicher ans Licht bringen und eine tollwütige Kriegshetze gegen die TVRK treiben, gab der Sprecher des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas am 24. April eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Die USA denken, dass sie durch verstärkte militärische Drohung und Erpressung, Isolierung, Blockade, Sanktionen und Druck die Arbeiter und das Volk der TVRK in Angst und Schrecken versetzen können. Aber es ist die dummste Illusion. Die Aggressoren und Provokateure wollen unter Einsatz von atomgetriebenen Flugzeugträgern und Stealth-Kampfflugzeugen die TVRK bedrohen und machen dabei einen großen Lärm. Doch es ist bloß ein Anfall der tollwütigen Hunde. Die Sanktionen der Feinde und ihre Umtriebe zur Erdrosselung und Blockade sind bei der TVRK nutzlos, die sich durch Selbsthilfe stärkt. Die USA haben vor, unter Einsatz der enormen Streitkräfte für Spezialoperationen wagemutig die Kopfjagdoperation für die Beseitigung des Führungsgremiums der TVRK durchzuführen. Vielleicht könnte es in anderen Ländern funktionieren, aber in Korea, wo die ganze Armee und das gesamte Volk einschließlich der Arbeiterklasse einen kugelfesten Schutzschild für die Verteidigung des Führungsgremiums der Revolution bilden, würde es wirkungslos bleiben. Das sollen Sie Bescheid wissen. Die Aggressoren und Provokateure sollen nicht leichtsinnig handeln. Die heroische Arbeiterklasse des starken Landes von Paektusan wird mit dem nukleären Schwert der Gerechtigkeit und dem Eisenhof von Maljima die wilden Umtriebe der USA und ihrer Anhänger zur Entfesselung eines Atomkrieges gegen die TVRK und zu Sanktionen und Druck auf Schritt und Tritt unbarmherzig vereiteln.